allein in dieser Stadt. Als ein blonder kleiner Junge mich plötzlich angesprochen hat. Bitte komm, ich will mit dir spielen. Bitte komm, du hast noch Zeit. Bitte komm, ich will mit dir spielen. Dann sind wir beide nicht allein. So ging ich mit dem Jungen spielen und hab dadurch die Stadt gesehen. Erst als es langsam dunkel wurde, da sprach der Kleine, ich muss gehen. Ich stand von nun an jeden Morgen, wo ich ihn traf zum ersten Mal. Und schon nach wenigen Minuten war auch der Junge wieder da. Bitte komm, ich will mit dir spielen. Bitte komm. Bitte komm, ich will mit dir spielen. Dann sind wir beide nicht allein. Es waren unbeschwerte Tage, für mich der Kinder gerne. Denk manches Mal noch heute an meinen Freund und seine Stadt. Bitte komm, ich will mit dir spielen.